Ich will leben und will es heute erleben. Komm, lass uns schweben. Komm, lass uns einfach abheben. Lass los die Dinge, die jeden Tag an dir kleben. Und lass uns frei sein, einfach dabei sein. Schau mal da drüben, da geht es ab in den Süden. Komm, lass uns fliegen in die Sonne und lieben. Ich will leben und will es heute erleben. Einfach nur frei sein, mit dir dabei sein. Schau mal da drüben, da geht es ab in den Süden. Ich will leben, komm, lass uns einfach abheben. Ich will leben, ich will leben, ich will leben, ich will leben. Ich will leben. Ich will leben, ich will leben, ich will leben, ich will leben.